Die Blendung von Elias Canetti. Erster Teil. Ein Kopf ohne Welt. Der Spaziergang. Vorspiel. Musik. Drei Schauspieler in Masken. M1, M2, M3. Was tust du hier, mein Junge? Nichts. Warum stehst du dann da? So? So. Kannst du schon lesen? Oh ja. Jo? Oh ja. Oh ja. Wie alt bist du? 9 vorüber. Was hast du lieber? Eine Schokolade oder ein Buch? Ein Buch. Ein Buch? Wirklich? Ein Buch. Das ist schön von dir. Deshalb stehst du also da. Ja. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Der Vater schimpft. Wie heißt dein Vater? Franz Metzger. Franz Metzger. So? Möchtest du in ein fremdes Land fahren? Ja. Nach China. Nach China! Da ist eine riesige Mauer. Du möchtest wohl gern hinüberklettern. Die ist viel zu dick und viel zu groß. Da kann keiner hinüber. Drum hat man sie gebaut. Was du alles weißt? Weißt du, was das für eine Schrift ist? Chinesisch. Chinesisch. Chinesisch! Du bist aber ein aufgeweckter Junge. Hast du schon früher ein chinesisches Buch gesehen? Nein. Ich hab's erraten. Diese beiden Zeichen bedeuten Meng Tse. Der Philosoph Meng. Das war ein großer Mann in China. Vor 2250 Jahren hat er gelebt und man liest ihn noch immer. Wirst du dir das merken? Ja. Ja. Jetzt muss ich in die Schule. Aha. Da siehst du dir auf dem Schulweg die Buchhandlungen an. Wie heißt du denn selbst? Franz. Franz Metzger. Wie mein Vater. Und wo wohnst du? Ehrlichstraße 24. Ehrlichstraße. Da wohne ich ja auch. Da wohne ich ja auch. Ich ja auch. Ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Sie sehen immer weg, wenn jemand über die Stiege geht. Ich kenne sie schon lange. Jo? Sie sind der Herr Professor Kien, aber ohne Schule. Die Mutter sagt, sie sind kein Professor. Ich glaube schon, weil sie eine Bibliothek haben. Bis ich groß bin, will ich eine Bibliothek. Da müssen alle Bücher drin sein, in allen Sprachen. So ein chinesisches. Auch. Jetzt muss ich laufen. Wer hat denn dieses Buch geschrieben? Wer? Weißt du das noch? Meng Tse. Der Philosoph Meng. Vor genau 2250 Jahren. Schön. Schön. Du darfst einmal in meine Bibliothek kommen. Sag der Wirtschafterin, dass ich es erlaubt habe. Ich zeig dir Bilder aus Indien und China. Fein, ich komm. Ich komm bestimmt. Heute Nacht Mittag. Nein, nein, mein Junge, ich habe zu arbeiten. Frühestens in einer Woche. Frühestens. Professor Peter Kien, ein langer, hagerer Mensch, Gelehrter, Sinologe von Hauptfach, steckte das chinesische Buch in die volle Tasche, die er unterm Arm trug, verschloss sie sorgfältig und sah dem klugen Jungen nach, bis er verschwand. Wortkarg und mürrisch von Natur, machte er sich einen Vorwurf aus dem Gespräch, das er ohne zwingenden Grund begonnen hatte. Auf seinen Morgenspaziergängen zwischen 7 und 8 pflegte er in die Auslagen jeder Buchhandlung, an der er vorüberkam, einen Blick zu tun. Beinahe angeheitert stellte er fest, dass Schund und Schmutz immer weiter um sich griffen. Er selbst besaß die bedeutendste Privatbibliothek dieser großen Stadt. Einen winzigen Bruchteil führte er immer mit sich. Seine Leidenschaft für sie, die einzige, die er sich in einem strengen und arbeitsreichen Leben gestattete, zwang ihn zu Vorsichtsmaßregeln. Bücher, auch schlechte, verlockten ihn leicht zum Kauf. Die meisten Buchhandlungen öffneten zum Glück erst nach 8. Als er heute auf dem Heimweg vor einer Auslage stehen blieb, trat plötzlich ein Junge zwischen das Fenster und ihn. Kien empfand diesen Schritt als Ungezogenheit. Der Junge war klein. Kien, von ungewöhnlicher Länge. Leicht, sah über ihn hinweg. Mehr Respekt hätte er aber doch erwartet. Bevor er ihm sein Benehmen verwies, rückte er zur Seite, um ihn zu beobachten. Der Junge starrte die Titel der Bücher an und bewegte langsam und leise die Lippen. Ausdauernd glitt er von Band zu Band. Kien tat er leid. Da verdarb er an diesem niederträchtigen Zeug seinen frischen, vielleicht schon lesehungrigen Geist. Sobald ein Kind laufen und buchstabieren kann, ist es dem Pflaster irgendeiner schlecht angelegten Straße, der Ware irgendeines Händlers, der, weiß der Teufel warum, sich auf Bücher geworfen hat, auf Ungnade ausgeliefert. Kleine Knaben müssten in einer bedeutenden Privatbibliothek aufwachsen. Der tägliche Umgang mit nur ersten Geistern, die kluge, dunkle, gedämpfte Atmosphäre. Welche Umgebung eignete sich besser, um so zarten Geschöpfen über ihre Jugend hinwegzuhelfen? Der einzige Mensch in dieser Stadt, der eine ernstzunehmende Privatbibliothek besaß, war eben Kien selbst. Er konnte keine Kinder zu sich nehmen. Seine Arbeit erlaubte ihm keine Abschweifungen. Kinder machen Lärm. Man muss sich mit ihnen beschäftigen. Ihre Pflege erfordert eine Frau. Fürs Kochen genügt eine gewöhnliche Wirtschafterin. Für Kinder muss man sich eine Mutter halten? Wenn eine Mutter nur Mutter wäre. Welche begnügt sich aber mit ihrer eigentlichen Rolle? Im Hauptfach ist eine jede Frau und stellt Ansprüche. Kien verzichtet auf eine Frau. Frauen waren ihm bisher gleichgültig. Gleichgültig werden sie ihm bleiben. So kommt der Junge mit den starren Augen und dem beweglichen Kopf zu kurz. Der Junge interessierte sich für Kiener. Er las gegen den Willen seines Vaters. Die Gerüchte von den Schwierigkeiten der chinesischen Schrift reizten ihn, statt ihn abzuschrecken. Auf den ersten Blick erkannte er sie, ohne sie je gesehen zu haben. Knaben spielten Fußball. Erwachsene gingen ihrem Verdienst nach. Ihre freie Zeit vertrieben sie sich mit Liebe. Um 8 Stunden zu schlafen und 8 Stunden nichts zu tun, ergaben sie sich die restliche Zeit einer verhassten Arbeit. Kien lächelte selten. Selten war es jemandes höchster Wunsch, eine Bibliothek zu besitzen. Als 9-Jähriger sehnte er sich nach einer Buchhandlung. Die Vorstellung, als ihr Besitzer darin auf- und abzugehen, erschien ihm damals frevelhaft. Ein Buchhändler ist ein König. Ein König, kein Buchhändler. Eines Tages ging er nach der Schule nicht heim. Er trat in das größte Geschäft der Stadt, 6 Auslagen voller Bücher, und fing laut zu weinen an. Ich muss hinaus, rasch. Ich hab Angst. Man wies ihm den Ort. Er merkte ihn sich gut. Als er zurückkam, dankte er und fragte, ob er nicht etwas helfen könne. Er wusste viel über Bücher. Für sein Alter fanden sie ihn klug. Gegen Abend schickten sie ihn weg. Mit einem schweren Paket. Er fuhr auf der elektrischen hin und zurück. Knapp vor der Geschäftssperre, es dämmerte schon, meldete er, der Auftrag sei ausgerichtet und legte die Bestätigung auf den Ladentisch. Jemand gab ihm zur Belohnung ein saures Bonbon. Während die Angestellten in ihre Mäntel schlüpften, schlich er leise nach hinten an jenen sicheren Ort und sperrte sich dort ein. Niemand merkte was. Erst nach vielen Stunden, spät in der Nacht, wagte er sich hervor. Sein Auge gewöhnte sich von selbst ans Dunkel. Nur lesen konnte er nicht. Das war sehr traurig. Einen Band nach dem anderen holte er herunter, blätterte drin und wirklich entzifferte er manchen Titel. Später kletterte er auf der Leiter herum. Er wollte wissen, ob die oben Geheimnisse versteckten. Er fiel herunter. Ich hab mir nicht wehgetan. Der Boden war hart, die Bücher waren weich. In einer Buchhandlung fällt man auf Bücher. Er rechnete aus, wie viele Jahre es sich hier lesen ließe, ohne dass man einmal auf die Straße und in die dumme Schule ging. Warum blieb man nicht immer da? Ein kleines Bett hätte er zusammengespart. Die Mutter fürchtete sich, er auch. Aber nur ein wenig, weil es so still war. Die Gaslaternen auf der Straße gingen aus. Schatten krochen herum. Gespenster gab es doch. In der Nacht flogen sie alle her und hockten sich über die Bücher. Die brauchten kein Licht, die hatten so große Augen. Er kroch unter den Ladentisch und klapperte mit den Zähnen. 10.000 Bücher. Auf jedem hockte ein Gespenst. Er machte sich ganz klein. Sie flogen über ihn weg. Und da schlief er ein. Als die Leute aufsperrten, merkte er nichts. Sie fanden ihn unterm Ladentisch und schüttelten ihn wach. Erst tat er, als ob er noch schliefe, dann begann er rasch zu heulen. Sie hätten ihn gestern eingesperrt, er fürchtete sich vor seiner Mutter, die habe ihn sicherlich überall gesucht. Der Inhaber fragte ihn aus und schickte ihn, sobald er seinen Namen erfahren hatte, mit einem Angestellten nach Hause. Er lasse sich bei der Dame entschuldigen. Der Junge sei irrtümlich eingesperrt worden. Mutter glaubte es und war glücklich. Jetzt besaß der kleine Lügner von damals eine großartige Bibliothek und einen ebenso berühmten Namen. Kien entsann sich keiner einzigen Lüge außer dieser. Der Alltag war ein oberflächliches Gewirr von Lügen. So viel Passanten, so viel Lügner. Drum sah er sie gar nicht an. Er legte seinen Ehrgeiz in eine Hartnäckigkeit des Wesens. Seit er denken konnte, war er lang und zu mager. Sein Gesicht kannte er nur flüchtig aus den Scheiben der Buchhandlungen. Einen Spiegel besaß er zu Hause nicht, vor lauter Büchern mangelte es an Platz. Da er nicht die geringste Lust verspürte, Menschen zu bemerken, hielt er die Augen gesenkt. Gesenkt oder hoch über sie erhaben? Wo Buchhandlungen waren, spürte er ohnehin genau. Er durfte sich ruhig seinem Instinkt überlassen. Er ging spazieren, um die Luft fremder Bücher zu atmen. Sie reizten ihn zum Widerspruch. Sie frischten ihn ein wenig auf. In der Bibliothek lief alles wie am Schnürchen. Zwischen 7 und 8 Uhr früh gönnte er sich einige der Freiheiten, aus denen das Leben der übrigen ganz besteht. Obwohl er diese Stunde auskostete, hielt er auf Ordnung. Vor Überschreiten einer belebten Straße zögerte er ein wenig. Er ging gern gleichmäßig. Um nicht zu hasten, wartete er auf einen günstigen Augenblick. Da rief jemand laut jemand andern an. »Können Sie mir sagen, wo hier die Mutstraße ist?« Der Gefragte entgegnete nichts. Kien wunderte sich. Da gab es auf offener Straße noch außer ihm schweigsame Menschen. Ohne aufzublicken, horchte er hin. Wie würde sich der Fragende zu dieser Stummheit verhalten? »Verzeihen Sie, bitte. Können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die Mutstraße ist?« Der andere sagte nichts. »Ich glaube, Sie haben mich überhört. Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten. Vielleicht sind Sie so freundlich und erklären mir, wie ich jetzt in die Mutstraße finde.« Kiens Wissbegier war geweckt. Neugier kannte er nicht. Er nahm sich vor, den Schweiger anzusehen, vorausgesetzt, dass er auch jetzt in seiner Stummheit verharrte. Zweifellos war der Mann in Gedanken und wünschte, jede Unterbrechung zu vermeiden. Wieder sagte er nichts. Keen belobte ihn. Unter Tausenden ein Charakter, der Zufällen widersteht. Ja, sind Sie taub? Jetzt wird der Zweite zurückschlagen, dachte Keen und begann die Freude an seinem Schützling zu verlieren. Wer beherrscht seinen Mund, wenn man ihn beleidigt? Er wandte sich der Straße zu. Der Augenblick, sie zu überqueren, war da. Noch immer sagte der Zweite nichts. Keen hoffte auf einen Streit. Erwies sich der Zweite als gewöhnlich, so blieb er, Keen, unbestritten das, wofür er sich hielt, der einzige Charakter, der hier spazieren ging. Er überlegte, ob er bereits hinblicken solle. Der Vorgang spielte zu seiner Rechten. Sie haben kein Benehmen. Ich habe Sie in aller Höflichkeit gefragt. Was bilden Sie sich denn ein, Sie Graubjörn? Sind Sie stumm? Der Zweite schwieg. Sie werden sich entschuldigen. Ich pfeife auf die Mutstraße, die kann mir jeder zeigen, aber Sie werden sich entschuldigen. Hören Sie? Ich übergebe Sie der Polizei. Wissen Sie, wer ich bin? Sie Skelett? Und das will ein gebildeter Mensch sein. Was halten Sie denn da unterm Arm? Ich zeig's Ihnen noch. Hängen Sie sich auf. Wissen Sie, was Sie sind? Da bekam Keen einen bösen Stoß. Jemand griff nach seiner Tasche und riss daran. Mit einem Ruck befreite er die Bücher aus den fremden Klauen und wandte sich scharf nach rechts. Sein Blick galt der Tasche, fiel aber auf einen kleinen, dicken Mann, der heftig auf ihn einschrie. Ein Flegel! Ein Flegel! Ein Flegel! Der Zweite, der Schweiger und Charakter, der seinen Mund auch im Zorn beherrschte, war Keen selbst. Ruhig drehte er dem gestikulierenden Analphabeten den Rücken. Mit diesem schmalen Messer schnitt er sein Geschwätz entzwei. Ein fetter Wicht, dessen Höflichkeit nach einigen Augenblicken in Frechheit umschlug, konnte ihn nicht beleidigen. Auf alle Fälle ging er rascher, als er vorhatte, über die Straße. Wenn man Bücher bei sich trug, waren Handgreiflichkeiten zu vermeiden. Er trug immer Bücher bei sich. Schließlich ist man nicht verpflichtet, auf die Dummheiten jedes Passanten einzugehen. Sich in Reden zu verlieren, ist die größte Gefahr. Keen drückte sich lieber schriftlich als mündlich aus. Er beherrschte über ein Dutzend östliche Sprachen. Einige westliche verstanden sich von selbst. In Zitaten dachte er, in wohlüberlegten Absätzen schrieb er. Seine bisherigen Abhandlungen, geringer an Zahl, aber jeder ein Fundament für 100 andere, hatten ihm den Ruf des ersten Sinologen seiner Zeit verschafft. Persönlich verkehrte er mit niemandem. Einladungen schlug er aus. Wo immer eine Lehrkanzel für östliche Philologie frei wurde, trug man sie zuallererst ihm an. Er lehnte mit verächtlicher Höflichkeit ab. Sein Verhalten reizte die Neugier. Als 30-Jähriger vermachte er seinen Schädel samt Inhalt einem Institut für Hirnforschung. Er begründete diesen Schritt mit dem Vorteil, den es brächte, sein wahrhaft phänomenales Gedächtnis durch eine besondere Struktur, vielleicht doch auch ein größeres Gewicht seines Hirns zu erklären. Zwar glaube er nicht, schrieb er an den Leiter jenes Instituts, dass Genie Gedächtnis sei, wie man seit einiger Zeit vielfach anzunehmen beliebe. Er selbst sei nichts weniger als ein Genie, aber den Nutzen des fast erschreckenden Gedächtnisses, über das er verfüge, für seine wissenschaftliche Arbeit zu leugnen, wäre unwissenschaftlich. Selbst seine Träume hätten eine schärfere Fassung als die bei den meisten Menschen übliche. Nie stelle bei ihm die Nacht etwas auf den Kopf. Laute, die er höre, hätten ihren normalen Ursprung. Alles behalte seinen Sinn. Keen reproduzierte sich noch einige Tatsachen aus seinem Leben, die sein zurückgezogenes, redescheues und jeder Eitelkeit bares Wesen ins rechte Licht rückten. Aber der Ärger über den frechen und kecken Menschen, der ihn erst nach einer Straße gefragt und dann beschimpft hatte, wurde von Schritt zu Schritt größer. »Es wird mir also doch nichts anderes übrig bleiben«, sagte er, trat unter ein Haustor, sah sich um, niemand beobachtete ihn und zog ein langes, schmales Notizbuch aus der Tasche. Auf dem Titelblatt stand in hohen, eckigen Buchstaben »Dummheiten«. Alles, was er vergessen wollte, trug er da ein. Mit Datum, Stunde und Ort begann er. Es folgte die Begebenheit, welche wieder die Dummheit der Menschen illustrieren sollte. Ein angewandtes Zitat, immer ein neues, bildete den Beschluss. Die gesammelten Dummheiten las er nie, ein Blick auf das Titelblatt genügte. In späteren Jahren dachte er, sie herauszugeben. Als Spaziergänge eines Sinologen. Er zog einen scharf gespitzten Bleistift hervor und schrieb: 23. September, 7:45 Uhr. Auf der Mutstraße begegnete mir ein Mensch und fragte mich nach der Mutstraße. Um ihn nicht zu beschämen, schwieg ich. Er ließ sich nicht beirren und fragte noch einige Male. Sein Benehmen war höflich. Plötzlich fiel sein Blick auf ein Straßenschild. Er bemerkte seine Dummheit. Und statt sich in aller Eile zu entfernen, wie ich es an seiner Stelle getan hätte, überließ er sich einem maßlosen Zorn und beschimpfte mich auf das Gröblichste. Hätte ich ihn nicht geschont, so wäre mir die peinliche Szene erspart geblieben. Wer war der Dümmere? Mit dem letzten Satz bewies er, dass er auch vor sich nicht Halt machte. Er war unbarmherzig gegen jedermann. Sie werden sich entschuldigen. Hören Sie! Hängen Sie sich auf! Wissen Sie, was Sie sind? Ein Flegel! Ein Flegel! Zeig's Ihnen noch. Den restlichen Weg bis zu seiner Wohnung erledigte er in beschleunigtem Tempo. Sicher war es schon 8. Um 8 begann die Arbeit. Unpünktlichkeit verursachte ihm Brechreiz. Im 4. und obersten Stock des Hauses Ehrlichstraße 24 befand sich seine Bibliothek. Die Wohnungstüre war durch 3 komplizierte Schlösser gesichert. Er sperrte sie auf, durchschritt den Vorraum, in dem nur ein Kleiderständer war, und betrat sein Arbeitszimmer. Behutsam legte er die Tasche auf einen Lehnstuhl nieder. Dann schritt er ein paar Mal durch die gerade Flucht der 4 hohen, weiten Räume, die seine Bibliothek bildeten, auf und ab. Sämtliche Wände waren bis zur Decke mit Büchern ausgekleidet. Langsam hob er an ihnen den Blick. In die Decke waren Fenster eingelassen. Auf sein Oberlicht war er stolz. Die Seitenfenster waren vor Jahren nach hartem Kampf mit dem Hausbesitzer zugemauert worden. So gewann er in jedem Raum eine 4. Wand. Platz für mehr Bücher. Der 1. Raum diente als Arbeitszimmer. Ein mächtiger alter Schreibtisch, ein Lehnstuhl davor, ein 2. in der Ecke gegenüber waren seine ganze Einrichtung. Nicht ein Stuhl. Nirgends ein Tisch. Ein Schrank. Ein Ofen. Keen hatte einen steifen, nachdrücklichen Gang. Auf den Teppichen trat er besonders fest auf. Es freute ihn, dass solche Schritte nicht den leisesten Widerhall weckten. In seiner Bibliothek war selbst einem Elefanten die Möglichkeit, Lärm aus dem Boden zu stampfen, verwehrt. Drum schätzte er die Teppiche sehr hoch ein. Er überzeugte sich davon, dass sämtliche Bücher die Ordnung, in der er sie vor einer Stunde verlassen musste, beibehalten hatten. Dann begann er, die Tasche ihres Inhalts zu entleeren. Mit Hilfe der Leiter verteilte er die Bände, wohin sie gehörten. Trotz seiner Vorsicht fiel der letzte, da er schon so weit war, beeilte er sich noch mehr, vom 3. Regal, für das er nicht einmal die Leiter brauchte, zu Boden. Es war jener Monk-Tse, den er über alles liebte. Dummkopf, schrie er sich an. Dummkopf! Barbar! Analphabet! Hob ihn zärtlich auf und ging rasch zur Tür. Bevor er sie erreicht hatte, fiel ihm etwas Wichtiges ein. Er schob die Leiter, die an der Wand gegenüber hing, möglichst leise an die Unfallstelle heran. Den Monk-Tse legte er mit beiden Händen auf den Teppich zu Füßen der Leiter nieder. Jetzt durfte er zur Tür. Er öffnete sie. Das beste Staubtuch, bitte. Ist was passiert? Nein. Geben Sie nur her. Aus seiner Antwort hörte sie gegen seinen Willen eine Klage. Aber ich bitte Sie, Herr Professor. Sie war zu neugierig, um das auf sich sitzen zu lassen. Sie glitt auf das Buch zu. Ihr Kopf saß schief. Beide Ohren waren breit, floch und abstehend. Beim Gehen und Sprechen wackelte sie mit dem Kopf. Ihre Schultern machten dazu abwechselnd die Musik. Sie bückte sich, hob das Buch auf und fuhr mit dem Staubtuch ein Dutzendmal gründlich drüber. Ja, das passiert leicht, wenn man auf der Leiter oben steht. Ich bitte Sie. Das ist Ihnen wohl schon oft passiert. Sie durchschaute ihn und war ehrlich entrüstet. Aber ich bitte Sie, Herr Professor. Das Bitzi stach spitz wie ein Dorn durch ihre ölige Sprache. Sie kündigt mir noch, dachte er und erklärte begütigend. Ich meinte ja nur, Sie wissen, was für Werte in dieser Bibliothek stecken. Auf einen so leutseligen Satz war sie nicht gefasst. Sie wusste nichts zu erwidern und verließ befriedigt das Zimmer. Nach einer unwillkürlichen Verbeugung, die den japanischen Manuskripten auf ihm galt, setzte er sich endlich an den Schreibtisch. Das Geheimnis. Vor 8 Jahren hatte Keen folgende Annonce in die Zeitung gesetzt. Gelehrter mit Bibliothek von ungewöhnlicher Größe sucht verantwortungsbewusste Haushälterin. Nur charaktervollste Persönlichkeiten wollen sich melden. Gesindel fliegt die Treppe hinunter. Gehalt Nebensache. Therese Krumpholz hatte damals einen guten Posten, auf dem sie sich soweit wohlfühlte. Sie las täglich, bevor sie ihrer Herrschaft das Frühstück anrichtete, den Annoncenteil des Tagblatts gründlich durch, um zu wissen, was in der Welt vorgeht. Sie dachte nicht daran, ihr Leben bei dieser gewöhnlichen Familie zu beschließen. Sie war noch eine junge Person. Keine 48 Jahre alt. Und wollte am liebsten zu einem alleinstehenden Herrn. Man kann sich da alles besser einteilen. Und mit Frauen ist ja doch nicht auszukommen. Sie wird sich aber schön hüten, ihre sichere Stelle mir nichts, dir nichts aufzugeben. Bevor sie nicht weiß, mit wem sie's zu tun hat, bleibt sie. Sie kennt das falsche Gerede in den Zeitungen und die goldenen Berge, die ehrbaren Frauen versprochen werden. Kaum ist man im Haus, so wird man gleich vergewaltigt. Diesmal stach ihr die Annonce gewaltig in die Augen. Bei Gehalt Nebensache blieb sie hängen und las die Sätze, die durch gleichmäßig fetten Druck hervorgehoben waren, einige Male von rückwärts nach vorwärts durch. Der Ton imponierte ihr. Das war ein Mann. Am nächsten Morgen stand sie in aller Frühe um 7 vor Keen, der sie in den Vorraum einließ. Ich muss es mir ausdrücklich verbieten, dass ein fremder Mensch meine Wohnung betritt. Sind Sie in der Lage, die Haftung für den Bücherbestand zu übernehmen? Aber ich bitte Sie, was glauben Sie denn von mir? Ordnung muss sein. Er war entwaffnet. Mit großartiger Gebärde lud er sie in die Bibliothek ein. Sie betrat bescheiden den ersten Raum und wartete. Täglich wird dein Zimmer von oben bis unten gestaubt. Am 4. Tag sind sie fertig. Am 5. beginnen sie wieder mit dem 1. Können Sie das übernehmen? Ich bin zu frei. Sie stand schon auf der Treppe und zögerte noch. Ja, und wie steht es mit dem Gehalt? Verlegen über die Dummheit, die sie vielleicht beging, vergaß sie, ich bitte Sie, voranzusetzen. So viel Sie wollen. Er schlug die Wohnungstür zu. Ihren gewöhnlichen Herrschaften, die sich auf sie verließen, ein altes Möbelstück, das nun seit über 12 Jahren im Hause stand, erklärte sie zu deren Entsetzen, sie halte das nicht mehr aus, diese Wirtschaft. Da möchte sie noch lieber ihr Brot auf der Straße verdienen als so. Die biedere Familie ergriff die Gelegenheit, das Monatsgehalt bis zum 20. zu ersparen. Sie weigerte sich, es auszubezahlen, weil die Person ihre Kündigungsfrist nicht einhalte. Therese dachte sich, das muss er eben zahlen. Und ging. Ihre Pflichten den Büchern gegenüber erfüllte sie zu Keens Zufriedenheit. Punkt 6 Uhr früh stand der Professor von seinem Schlafdivan auf. Das Anziehen und Waschen dauerte kurz. Abends, bevor sie zu Bett ging, richtete sie seinen Divan her und rollte den Waschtisch bis in die Mitte des Arbeitszimmers hinein. Eine 4-teilige spanische Wand, außen mit fremden Buchstaben bemalt, wurde so aufgestellt, dass ihm der schlechte Anblick erspart blieb. Er konnte Möbel nicht schmecken. Den Waschwagen, wie er ihn nannte, hatte er selbst erfunden, damit das ekelhafte Zeug, sobald es benutzt war, rascher verschwand. Um 6¼ sperrte er auf und schleuderte den Wagen mit Wucht hinaus. Den ganzen langen Gang hinunter hielt der Schwung vor. Neben der Küchentür stieß er krach gegen die Mauer. Therese wartete in der Küche. »Schon auf?« Er sagte nichts und sperrte sich wieder ein. Dann blieb er noch bis 7 zu Haus. Kein Mensch wusste, was er in der langen Zeit bis 7 tat. Sonst saß er immer am Schreibtisch und schrieb. Der dunkle, schwere Koloss war innen bis zum Bersten mit Manuskripten gefüllt, außen mit Büchern überladen. Bei der vorsichtigsten Bewegung dieser oder jener Schublade gab er einen schrillen Pfiff von sich. Obwohl ihm der Lärm zuwider war, beließ Keen das uralte Erbstück bei dieser Einrichtung, damit die Haushälterin, falls er einmal nicht zu Hause sei, sofort auf Einbrecher aufmerksam würde. Er hatte Therese den Mechanismus des kostbaren Tisches in 3 Sätzen knapp und erschöpfend erklärt. Er hatte bedeutungsvoll hinzugefügt, dass es keine Möglichkeit gebe, den Pfiff abzustellen, auch für ihn nicht. Bei Tag bekam sie ihn jedes Mal zu hören, wenn Keen ein Manuskript hervorsuchte. Bis um 8 Uhr früh blieb der Schreibtisch stumm. Es war klar, dass er zwischen 6¼ und 7 3/4 Stunden lang überhaupt nichts arbeitete. Betete er vielleicht? Nein. Ja, wer wird denn beten? Man braucht sich nur das Gesindel anzuschauen, das in die Kirche läuft. Da sitzt eine schöne Rasse beisammen. Es ist schade um die schöne Zeit. Ein anständiger Mensch braucht es nicht. Das möcht sie aber doch gern wissen, was zwischen 6¼ und 7 in dem Zimmer vorgeht. Erst schwebt ihr eine Frauenleiche im Koffer vor. Da unter den Teppichen zu wenig Platz für sie war, gab sie die grässlich Verstümmelte auf. So steckte das Verbrechen sicher hinter einem Buch. Wo denn sonst? Vielleicht hätte sich ihr Pflichtgefühl damit begnügt, mit dem Staubtuch über die Rücken zu fahren. Das unsittliche Geheimnis, dem sie auf der Spur war, zwang sie, auch hinter die Bücher zu sehen. Sie nahm jedes einzeln heraus, klopfte dran, vielleicht war es hohl, streckte die plumpen, schweligen Finger bis zur Holztäfelung hin, tastete und zog sie unzufrieden den Kopf schüttelnd zurück. »Macht nix. Sie hat Zeit.« »Sie kann warten.« »Es geht ihr nicht schlecht. Wenn dann schließlich was herauskommt, sie ist nicht schuld. Das kleinste Fleckchen der Bibliothek hat sie abgegrast.« »Er geht erst um 12 zu Bett. Der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Ein anständiger Mensch geht um 9 zu Bett. Was Besonderes wird es ja eh nicht sein.« Am Vormittag geschah es Keen, dass er verschiedene alte Abhandlungen dringend benötigte. Er warf die Schubladen des Schreibtisches wüst durcheinander, Haufen von Papieren hatten sich angesammelt, Entwürfe, Verbesserungen, Kopien, alles, was sich auf die Arbeit bezog, hob er sorgfältig auf. Keen beschloss, seinen Schreibtisch von Unrat zu entleeren, am Morgen gleich nach dem Aufstehen. Am nächsten Tag, 6:00, er steckte noch mitten in einem Traum, schnellte er vom Divan hoch, stürzte vor den strotzenden Koloss und riss seine sämtlichen Laden auf. Der Pfeifenlärm brach los. Es war, als besäße jede Lade eine eigene Kehle. Man bestahl sie. Man quälte sie. Man raubte ihr das Leben. Sie konnte nicht wissen, wer sich an sie wagte. Augen hatten sie keine. Ihr einziges Organ war eine schrille Stimme. Keen sichtete die Papiere, zerriss unter Fluchen Stück für Stück. Es klopfte. Er knirschte mit den Zähnen. Es klopfte wieder. Ums Himmels Willen! Das Klopfen ging in Hämmern über. Was ist geschehen? Ruhe, befahl er. Ruhe! Den eigenen Spektakel hätte er sich gern erlassen, doch tat es ihm leid um seine Manuskripte, nur die Wut gab ihm den Mut, sie zu vernichten. Ruhe! So ein Unglück, so ein Unglück! Sie stand mehr aus Gewohnheit noch da, als er öffnete. Mit müder Gebärde wies er auf den Haufen. Wegräumen! Langsam von Natur begriff sie doch im Nu, was für eine Gelegenheit sich jetzt ergab. Mit Mühe sagte sie: Sofort! Und entglitt in die Küche. Ums Himmels Willen, er sperrt wieder zu. Was die Gewohnheit alles macht. Es kommt bestimmt was dazwischen. Im letzten Augenblick. So geht es. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. Vor Angst geriet ihr Kopf in heftiges Wackeln. Sie schlich sich wieder auf den Gang hinaus. Das Zimmer war offen, in der Mitte lag noch das Papier. Zwischen Tür und Rahmen schob sie eine dicke Falte des Teppichs, damit der Wind sie nicht zuschlug. Dann kehrte sie in die Küche zurück und wartete, Schaufel und Besen in der rechten, auf das vertraute Rollen des Waschwagens. Am liebsten wäre sie ihn abholen gekommen, es dauerte heute so lang. Als er endlich gegen die Wand schlug, vergaß sie sich und rief wie immer: Schon auf! Sie schob ihn zur Küche hinein und kroch gebückter noch als früher in die Bibliothek hinüber. Sie durfte nicht gesehen werden. Sie durfte nichts übersehen. Den rechten Arm, der immer wieder einknicken wollte, zwang sie stillzuhalten. Keen ging vor seinen Büchern ruhig auf und ab und gab unverständliche Laute von sich. Unterm Arm hatte er die leere Aktentasche. Er blieb stehen, überlegte einen Augenblick. Er holte sich die Leiter her und kletterte hinauf. Aus dem obersten Regal zog er ein Buch heraus, blätterte drin und legte es in die Aktentasche. Unten angelangt ging er wieder auf und ab, stutzte, zerrte an einem Buch, das nicht folgen wollte, runzelte die Stirn und gab ihm, als er es hatte, einen starken Klaps. Dann verschwand es in der Tasche. 5 Stück suchte er sich aus. Mitsamt der schweren Tasche kletterte er auf die höchste Sprosse der Leiter und schob das erste zurück an seinen Platz. Seine langen Beine behinderten ihn. Beinahe wäre er heruntergefallen. Es gibt Opium, es gibt Morphium, es gibt Kokain. Wer kann sich das alles merken? Sie lässt sich nichts weismachen. Hinter den Büchern steckt es. Er steht bei der Leiter und will was vom Regal genau gegenüber. Er könnte es sich einfach holen. Aber nein, er geht immer schön an der Wand entlang. Hinter den Büchern steckt es. Den Mörder zieht es an die Mordstelle. Jetzt ist die Tasche voll. Jetzt muss was geschehen. Frech und sicher beugt sie den Oberkörper vor, stemmt die Arme in die Seiten, spitzt die flachen Ohren und reißt die schmalen Augen gierig auf. Er packt die Tasche an 2 Enden und legt sie fest auf den Teppich. Sein Gesicht sieht stolz aus. Er bückt sich und bleibt gebückt. Sie ist in Schweiß gebadet und zittert am ganzen Körper. Die Tränen kommen ihr. Also doch unterm Teppich. Wie man so dumm sein kann. Er richtet sich auf, knackst mit den Knochen und spuckt aus. Oder hat er nur so gesagt? Er greift nach der Tasche, nimmt einen Band heraus und führt ihn langsam an seinen Platz zurück. Dasselbe macht er mit allen anderen. Therese wird übel. Pfui, Teufel und Danke. Da macht er sich vor der eigenen Wirtschafterin dumm. Und sowas hat Geld. Das viele, viele Geld. Der gehört unter Kuratel. Wie der mit dem Geld wirtschaftet? Was macht er mit den vielen Büchern? Er glaubt, er kann jede zum Narren halten. Sie hält man nicht zum Narren. 8 Jahre lang vielleicht, aber länger nicht. Nein. Als Keen die 2. Büchergarnitur für den Spaziergang beisammen hatte, war Theresens erster Zorn verflogen. Nein, entschied sie. Aufgeben wird sie die Stelle nicht. Aber auf eine Verrücktheit ist sie ihm gekommen. Sie hat etwas in Erfahrung gebracht. Wenn sie etwas gesehen hat, weiß sie es zu verwerten. Man wird sowieso von allen Menschen angeschwindelt. Die Preise steigen von Jahr zu Jahr. Und früher war alles anders. Und daher, du Nebü, nutzt es gar nichts. Scheret um! Bleib schön stumm! Sowieso nix! So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal uns, einmal Freude, einmal Leid. Und der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Konfuzius, ein Ehestifter. In gehobener Laune kehrte Qin nächsten Sonntag von seinem Spaziergang heim. Er hatte für einen Ruhetag keine Verwendung, denn er schwieg und arbeitete immer. Vor seiner Wohnungstür fand er die Haushälterin. Der junge Metzger vom zweiten Stock war da. Sie haben's ihm versprochen. In einer halben Stunde kommt er wieder. Er will nicht stören, es ist nur wegen dem Buch. Qin hatte nicht hingehört. Als das Wort Buch fiel, wurde er aufmerksam und erfasste nachträglich, worum es sich handelte. Er lügt! Ich habe nichts versprochen. Ich habe gesagt, dass ich ihm Bilder aus Indien und China zeigen werde. Wenn ich einmal Zeit habe. Ich habe nie Zeit. Schicken Sie ihn weg. Die Leute werden gleich unverschämt. Ich bitte, das ist eine saubere Rasse. Der Vater war ein gewöhnlicher Arbeiter. Das möchte ich wissen, wo der sein Geld her hat. Aber das kommt davon. Jetzt heißt es immer, alles für die Kinder. Ich bitte Sie, wie war das zu unserer Zeit? Da hat ein Kind parieren müssen. Es ist nicht mehr schön auf der Welt. Solange sie klein sind, lernen sie nichts. Und wenn sie groß sind, arbeiten sie nichts. Qin, erst gereizt, weil sie ihn mit einer langen Rede aufhielt, spürte bald eine Art erstauntes Interesse für ihre Worte. Vielleicht sehnte sie sich nach Bildung. Sie haben ganz recht. Es freut mich, dass Sie so vernünftig denken. Lernen ist alles. Wie alt mag sie sein? Lernen kann man immer. Mit einfachen Romanen müsste sie beginnen. Da läutete es heftig. Therese öffnete. Der kleine Metzger steckte die Nase herein. Ich darf. Der Herr Professor hat es erlaubt. Bücher gibt's nicht. Therese schlug die Tür zu. Draußen tobte der Junge. Bitte, er will gleich die ganze Hand. Auf einmal sind Flecken drin. Der ist auf der Stiege sein Butterbrot. Falls Sie einmal etwas lesen möchten, dürfen Sie sich ruhig an mich wenden. Ich bin so frei. Ich hätte schon lang darum bitten wollen. Die griff aber zu, wenn es um Bücher ging. Sonst war sie doch nicht so. Gut, ich werde morgen etwas für Sie heraussuchen. Zartes Papier will zarte Behandlung. Sie hat dicke, rohe Finger. Und ob sie überhaupt lesen kann? Sie ist weit über 50. Sie hat sich Zeit gelassen. Ich zahle ihr ein hohes Gehalt. Das darf ich. Es ist mein Geld. Ihr Bücher auszuliefern, wäre feig. Ungebildeten gegenüber sind sie wehrlos. In der Nacht stand ein Mann, von allen Seiten festgebunden, auf einer Tempelterrasse und wehrte sich mit Holzklötzchen gegen zwei aufrechte Jaguare, die ihn von rechts und links auf das Heftigste bedrängten. Der Himmel war schwarz und eng und hatte seine Sterne in der Tasche versteckt. Glaskugeln flossen aus den Augen des Gefangenen und sprangen am Boden in 1000 Splitter. Die Füße der Jaguare. Es waren Menschenfüße. Oh, da sind mexikanische Opferpriester. Sie führen eine heilige Komödie auf. Da zückt der rechte Jaguar einen wuchtigen Steinkeil und stößt ihn dem Opfer mitten ins Herz. Eine Kante schneidet die Brust scharf auf. Entsetzlich. Aus der aufgerissenen Brust springt ein Buch hervor. Viele. Sie nehmen kein Ende. Sie fallen zu Boden. Sie werden von klebrigen Flammen erfasst. Brust zu! Brust zu«, ruft Kien zum Gefangenen hinüber. Da reißt das Opfer die Brust weit, weit auseinander, Bücher, Bücherkollern hervor. Dutzende. Sie sind nicht zu zählen. Hilfe! Hilfe, gellendes Geschrei. Kien streckt die Arme nach den Büchern aus. Was ist das zum Teufel, wo er hingreift? Bekommt er schreiende Menschen zu fassen? Sie klammern sich mit aller Gewalt an ihn. So, lass mich doch los. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr von mir? Plötzlich verwandeln sich die Menschen in Bücher. Das jüngste Gericht. Riesige Fuhren. Haus, Berg, Himmel hoch, nähern sich von 2, 10, 20, von allen Seiten dem fressenden Altar. Jetzt sind es Bücher. Als Kien den Waschwagen zum Zimmer hinausrollte, hörte er ein ungewohnt hohes »Schon auf?« Was hatte die Person so laut zu rufen in aller Frühe? Man schlief noch beinahe. »Richtig. Er hatte ihr ein Buch versprochen.« Für sie kam bloß ein Roman in Betracht. Man löst sich in die Figuren auf, die einem gefallen. Sie zersetzen den besten Charakter. »Romane. Romane müssten von Staats wegen verboten sein.« Um 7 öffnete Kien wieder die Tür. Therese stand davor, zuversichtlich und diskret wie immer, das Ohr etwas schiefer. Ich bin so frei. Sie wollen das Buch. Sie sollen es haben. Er warf ihr die Tür ins Gesicht, stelzte bebenden Schrittes ins dritte Zimmer hinüber und holte mit einem Finger die Hosen des Herrn von Bredow heraus. Er besaß das Buch noch aus der frühesten Schulzeit und konnte es wegen der üblen Verfassung, in der er sich seither befand, um nichts in der Welt leiden. »Das war nicht notwendig«, sagte sie und zog unterm Arm einen dicken Stoß von Papieren hervor, Packpapiere. Umständlich suchte sie ein passendes aus und legte es dem Buche um wie einem Kind ein Kleid. Er hatte sie unterschätzt. Sie behandelte die Bücher besser als er. »Was werden Sie tun, wenn ein Brand ausbricht?« Sie erschrak, die Papiere fielen zu Boden, das Buch blieb in ihrer Hand. »Ums Himmels Willen, retten!« Er klopfte ihr mit den knochigen Fingern auf die Schulter. »Sie sind eine nette Person.« Eines Tages überraschte er sie in der Küche. Sein Misstrauen quälte ihn, er wollte Klarheit. War sie erst entlarvt, so warf er sie hinaus. »Ein Glas Wasser möchte er.« Sein Rufen habe sie offenbar überhört. Während sie eiligst seinem Wunsche nachkam, prüfte er den Tisch, vor dem sie gesessen war. Auf einem kleinen, gestickten Samtkissen lag sein Buch. Seite 20. Sehr weit war sie noch nicht gekommen. Sie reichte ihm das Glas auf einem Teller hin. Da hatte sie weiße Glacé-Handschuhe an. Er vergaß, die Finger ans Glas zu drücken. Es fiel zu Boden, der Teller ihm nach. Lärm und Ablenkung waren willkommen. Er hätte kein Wort über die Lippen gebracht. Seit seinem 5. Lebensjahr, 35 Jahre lang, las er. Der Gedanke, sich zum Lesen Handschuhe anzuziehen, war ihm nie gekommen. Er riss sich zusammen und fragte leichthin, »Sie halten noch nicht weit?« »Ich lese jede Seite ein Dutzend Mal. Sonst hat man nichts davon.« »Gefällt es Ihnen?« Er zwang sich weiter zu fragen. Sonst wäre er dem Wasser nachgestürzt. »Ein Buch ist immer schön. Verstehen muss man's. Es waren Fettflecken drin. Ich hab's mit allem versucht, sie gehen nicht heraus.« »Die waren schon früher drin.« »Schade ist es doch. Ich bitte, was so ein Buch für einen Wert hat.« »Sie sagte nicht kostet. Sie sagte Wert hat. Sie meinte den inneren Wert, nicht den Preis.« Kien verließ die Küche in tiefer Erregung. Zur Heiligen sprach er nicht ein Wort. Sie hörte ihn auf dem Gang draußen murmeln und wusste, woran sie war. In den hohen Zimmern seiner Bibliothek ging er auf und ab und rief nach Konfuzius. Der kam ihm von der gegenüberliegenden Wand entgegen, ruhig und gefasst. Kein Verdienst, wenn man sein Leben längst hinter sich hatte. »Ich glaube, einige Bildung zu haben«, schrie er ihn von 5 Schritt Entfernung an. »Ich glaube, auch einigen Takt zu haben.« 8 Jahre lang trug sie nie Handschuhe. Bevor sie sich entschloss, ein Buch, dieses Buch zu öffnen, ging sie aus und kaufte sich von ihrem sauer verdienten Geld ein paar Handschuhe. »Sie ist nicht dumm. Ich habe einen großen Fehler begangen. 8 Jahre lang war ich blind.« Konfuzius ließ ihn das nicht zweimal denken. Fehlen ohne sich zu bessern, das nennt man fehlen. »Hast du einen Fehler begangen, so schäme dich nicht, ihn gut zu machen.« »Er wird gut gemacht«, rief Keen. »Ich werde ihr die 8 verlorenen Jahre ersetzen.« »Ich werde sie heiraten. Ihr Herz gehört den Büchern. Was ist einfacher als heiraten?« Keen stürzte vor die Küche und griff heftig nach der Tür. Die Klinke brach ab. Therese saß vor ihrem Kissen und stellte sich lesend. Er zögerte einen Augenblick, wusste nicht, was er sagen sollte, und blickte auf seine Hände. Da bemerkte er die abgebrochene Türklinke. Wütend warf er sie zu Boden. »Geben Sie mir Ihre Hand.« »Aber ich bitte Sie.« Therese hauchte. »Jetzt kommt die Verführung«, dachte sie und begann am ganzen Leib zu schwitzen. Aber nein, er meinte die Hand nicht wörtlich. »Ich will Sie heiraten.« Eine so rasche Entscheidung hatte Therese nicht erwartet. Sie warf den erschütterten Kopf auf die andere Seite herum und entgegnete stolz und gegen das Stottern ankämpfend: »Ich bin so frei.« Die Blendung von Ilias Canetti. Erster Teil: Ein Kopf ohne Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler, Samuel Finzi als Peter Keen, Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz, Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3 und Simon Morset als Franz Metzger. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.